Ich habe auch einige gesehen. Ich wandere schon den dritten Tag umher, erkenne manche wieder und auch mich scheint man wieder zu erkennen. Warum auch nicht? Ich bin anständig gekleidet und werde nicht zu den armen Menschen gezählt. Uns hat die Aufhebung der Leibeigenschaft nicht weiter geschädigt. Uns sind Wälder und Wiesen ungeschmälert verblieben wegen der Überschwemmungsgefahr am Fluss. Das Einkommen ist demnach nicht vermindert worden. Aber ich will meine Beziehungen nicht erneuern. Auch damals waren sie mir schon langweilig geworden. Ich gehe nun den dritten Tag umher und gebe mich nicht zu erkennen. Dazu kommt noch diese Stadt. Sagen Sie mir bitte, wie ist sie überhaupt entstanden? Eine Stadt von Beamten und allen möglichen Seminaristen. Ich habe wirklich früher vieles nicht bemerkt, als ich vor 8 Jahren mich hier herumtrieb. Jetzt setze ich alle meine Hoffnungen nur noch auf die Anatomie bei Gott. Was für eine Anatomie? Ja, ich hoffe auf alle diese Clubs und verschiedenen Zirkel und diese Treffpunkte hier oder auch vielleicht noch auf den Fortschritt. Aber der soll lieber nach unserem Tode kommen, fuhr er fort, ohne wieder die Frage zu beachten. Und was ist denn das für ein Vergnügen, Falschspieler zu sein? Waren Sie denn auch Falschspieler? Wie wäre es denn anders möglich gewesen? Wir waren eine ganze Gesellschaft, eine höchst anständige vor 8 Jahren. Wir vertrieben uns die Zeit. Und wissen Sie, es waren lauter Menschen mit guten Umgangsformen, auch Dichter, auch reiche Leute darunter. Ja, und überhaupt trifft man bei uns in der russischen Gesellschaft die allerbesten Umgangsformen bei denen, die sich die Finger schon verbrannt haben. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Ich bin auf dem Lande ein wenig verwahrlost. Doch ungeachtet aller guten Manieren wollte mich damals ein Grieche aus Njeschin wegen Schulden ins Gefängnis bringen. Da tauchte Marfa Petrowna auf, handelte mit ihm und löste mich für 30.000 Silberlinge aus. Im Ganzen schuldete ich 70.000. Wir traten in den gesetzlichen Ehestand und sie brachte mich sofort auf ihr Gut, als habe sie einen Schatz gehoben. Sie war 5 Jahre älter als ich, liebte mich sehr. 7 Jahre habe ich dort auf dem Lande gelebt. Und stellen Sie sich vor, die ganze Zeit verwahrte sie meinen Schuldschein. Er war auf einen fremden Namen ausgestellt, über diese 30.000, so dass, wenn ich beabsichtigt hätte, mich gegen sie aufzulehnen, ich sofort in der Falle gesessen hätte. Und sie hätte es getan. Bei Frauen ist das ja alles miteinander vereinbar. Und hätte es den Schuldschein nicht gegeben, so wären sie wohl durchgebrannt. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Dieser Schuldschein belastete mich fast gar nicht. Ich hatte keine Lust, irgendwo hinzureisen. Und Marfa Petrowna schlug mir eine Reise ins Ausland vor, als sie merkte, dass ich mich langweilte. Wozu aber? Im Ausland war ich schon früher gewesen und immer fand ich es dort unerträglich. Nicht gerade wortwörtlich, aber da sieht man die Dämmerung anbrechen, den Golf von Neapel, das Meer. Man schaut und es wird einem irgendwie traurig zumute.